Aus den Schriften zur Neuorganisation der Gesellschaft von Martin Luther. An die Ratsherren aller Städte deutschen Landes, dass sie christliche Schulen aufrichten und halten sollen. An die Bürgermeister und Ratsherren allerlei Städte in deutschen Landen von Martinus Luther. Gnade und Friede von Gott, unserem Vater und Herrn Jesu Christo. Fürsichtige, weise, liebe Herrin, wiewohl ich nun wohl 3 Jahre verbannt und in die Acht getan, hätte sollen schweigen, wo ich Menschengebot mehr denn Gott gescheut hätte. Wie denn auch viele in deutschen Landen, beide groß und klein, mein Reden und Schreiben aus derselben Sache noch immer verfolgen und viel Bluts darüber vergießen. Aber weil mir Gott den Mund aufgetan hat und mich heißen Reden, dazu so kräftiglich bei mir stehet und meine Sache ohne meinen Rat und Tat so viel stärker macht und weiter ausbreitet, so viel sie mehr toben, und sich gleichstellet, als lache und spotte er ihres Tobens, wie der 2. Psalm, Vers 4 sagt. An welchem allein merken mag, wer nicht verstockt ist, dass diese Sache muß Gottes eigen sein, sintemal sich die Art göttlichen Wortes und Werkes hier ereignet, welches allezeit dann am meisten zunimmt, wenn man's aufs Höchste verfolget und dämpfen will. Darum will ich reden, wie Jesaja sagt, und nicht schweigen, weil ich lebe, bis das Christi Gerechtigkeit ausbreche wie ein Glanz und seine heilwertige Gnade wie eine Lampe angezündet werde, und bitte nun euch alle, meine lieben Herren und Freunde, wollet diese meine Schrift und Ermahnung freundlich annehmen und zu Herzen fassen. Denn ich sei gleich an mir selbst, wie ich sei, so kann ich doch vor Gott mit rechtem Gewissen rühmen, dass ich darin nicht das meine suche, welches ich viel besser möchte mit Stillschweigen überkommen, sondern meine es von Herzen treulich mit euch und ganz Deutschland, dahin mich Gott verordnet hat, es glaube oder glaube nicht, wer da will. Und will eurer Liebe das frei und getrost zugesagt und angesagt haben, dass wo ihr mir hierin gehorchet, ohne Zweifel nicht mir, sondern Christo gehorchet, und wer mir nicht gehorchet, nicht mich, sondern Christum verachtet. Denn ich weiß ja wohl und bin gewiss, was und wohin ich rede oder lehre, so wird's auch jedermann wohl selbst spüren, so er meine Lehre recht will ansehen. Aufs Erste erfahren wir jetzt in deutschen Landen durch und durch, wie man allenthalben die Schulen zergehen lässt. Die hohen Schulen werden schwach, Klöster nehmen ab und will solches Gras dürr werden und die Blume fällt dahin. Wie Jesaja sagt, weihe der Geist Gottes durch sein Wort drein webet und scheinet so heiß darauf durch das Evangelium. Denn nun durch das Wort Gottes kund wird, wie solch Wesen unchristlich und nur auf den Bauch gerichtet sei. Ja, weil der fleischliche Haufe sieht, dass sie ihre Söhne, Töchter und Freunde nicht mehr sollen oder mögen in Klöster und Stifter verstoßen und aus dem Hause und Gut weisen und auf fremde Güter setzen, will niemand mehr lassen Kinder lehren noch studieren. Ja, sagen sie, was soll man lernen lassen, die nicht Pfaffen, Mönch und Nonnen werden sollen? Man lass sie so mehr lernen, womit sie sich ernähren. Was aber solche Leute für Andacht und im Sinn haben, zeigt genugsam solch ihr Eigenbekenntnis. Denn wo sie hätten nicht allein den Bauch und zeitliche Nahrung für ihre Kinder gesucht in Klöstern und Stiftern oder im geistlichen Stand, und wäre ihr Ernst gewesen, der Kinder Heil und Seligkeit zu suchen, so würden sie nicht so die Hände ablassen und hinfallen und sagen: Soll der geistliche Stand nichts sein, so wollen wir auch das Lehren lassen anstehen und nichts dazu tun. Sondern würden also sagen: Ist es wahr, wie das Evangelium lehret, dass solcher Stand unseren Kindern gefährlich ist? Ach, lieber, so lehret uns doch eine andere Weise, die Gott gefällig und unseren Kindern seliglich sei. Denn wir wollten ja gerne unseren lieben Kindern nicht allein den Bauch, sondern auch die Seele versorgen. Das werden freilich rechte christliche, treue Eltern von solchen Sachen reden. Dass aber der böse Teufel sich also zur Sache stellet und gibt solches ein, den fleischlichen Weltherzen die Kinder und das junge Volk so zu verlassen, ist nicht verwunderlich. Und wer will es ihm verdenken? Er ist ein Fürst und Gott der Welt. Dass er nun des sollte ein Gefallen tragen, dass ihm seine Nester, die Klöster und geistlichen Rotten verstört werden durchs Evangelium, in welchen er allermeist das junge Volk verdirbt, an welchem ihm gar viel, ja ganz und gar gelegen ist. Wie ist es möglich? Wie sollte er das zugeben oder anregen, dass man junges Volk recht aufziehe? Ja, ein Narr wäre er, dass er in seinem Reich sollte das Lassen und Helfen aufrichten, dadurch es aufs Allergeschwindeste müsste zu Boden gehen. Wie denn geschehe, wo er das niedliche Bisslein, die liebe Jugend verlöre und leiden müsste, dass sie mit seinen Kosten und Gütern erhalten würde zu Gottesdienst? Darum hat er sehr weislich getan zu der Zeit, da die Christen ihre Kinder christlich aufzogen und lehren ließen. Es wollte ihm der junge Haufe zu gern entlaufen und in seinem Reich ein unleidliches aufrichten. Da fuhr er zu und breitete seine Netze aus, richtete solche Klöster, Schulen und Stände an, dass es nicht möglich war, dass ihm ein Knabe hätte sollen entlaufen, ohne sonderlich Gotteswunder. Nun er aber sieht, dass diese Stricke durchs Gotteswort verraten werden, fährt er auf die andere Seite und will nun gar nichts lassen lernen. Recht und weislich tut er abermal für sein Reich zu erhalten, dass ihm der junge Haufe ja bleibe. Wenn er denselben hat, so wächst er unter ihm auf und bleibt fein. Wer will ihm etwas nehmen? Er behält die Welt dann wohl mit Frieden inne. Denn wo ihm soll ein Schaden geschehen, der da recht heiße, der muss durchs junge Volk geschehen, das in Gottes Erkenntnis aufwächst und Gottes Wort ausbreitet und andere lehret. Niemand glaubt, welch ein schädliches, teuflisches Vornehmen das sei und gehet doch so still daher, dass es niemand merkt und will den Schaden getan haben, ehe man raten, wehren und helfen kann. Man fürchtet sich vor Türken und Kriegen und Waffen. Denn da versteht man, was Schaden und fromm sei. Aber was hier der Teufel im Sinn hat, sieht niemand, fürchtet auch niemand, geht still herein. So doch hier billig wäre, dass wo man einen Gulden gebe, wieder die Türken zu streiten, wenn sie uns gleich auf dem Halse legen, hier 100 Gulden gegeben würden, ob man gleich nur einen Knaben könnte damit auferziehen, dass ein rechter Christenmann würde. Sintemal ein rechter Christenmensch besser ist und mehr Nutzens vermag, denn alle Menschen auf Erden. Derhalben bitte ich euch alle, meine lieben Herren und Freunde, um Gottes Willen und der armen Jugend willen, wollet diese Sache nicht so gering achten, wie viele tun, die nicht sehen, was der Weltfürst gedenkt. Denn es ist eine ernste große Sache, da Christo und aller Welt viel anliegt, dass wir dem jungen Volk helfen und raten. Damit ist denn auch uns und allen geholfen und geraten. Und denkt, dass solche stille, heimliche, tückische Anfechtung des Teufels will mit großem christlichen Ernst gewährt sein. Liebe Herren, muss man jährlich so viel Wenden an Büchsen, Wegen, Stegen, Dämmen und dergleichen unzähligen Stücken mehr, damit eine Stadt zeitlich Friede und Gemach habe? Warum sollte man nicht vielmehr doch auch so viel wenden an die dürftige arme Jugend, dass man einen geschickten Mann oder zwei hielte zu Schulmeistern? Auch soll sich ein jeglicher Bürger selbst das Lassen bewegen. Hat er bisher so viel Geld und Gut an Ablass, Messen, Vigilien, Stifter, Testament, Jahrtage, Bettelmönche, Bruderschaften, Wallfahrten und was des Geschwürms mehr ist, verlieren müssen und ist nun hinfort von Gottes Gnaden solches Raubens und Gebens los. Wollte doch Gott zu Dank und zu Ehren hinfort desselben ein Teil zur Schule geben, die armen Kinder aufzuziehen, das so herzlich wohl angelegt ist, so er doch hätte müssen zehnmal so viel vergebens den oben genannten Räubern und noch mehr geben ewiglich, wo solches Licht des Evangelii nicht gekommen wäre und ihn davon erlöst hätte. Und erkenne doch, dass wo sich das wehret, beschweret, sperret und zerrät, dass gewisslich der Teufel da sei, der sich nicht so sperrte, da man zu Klöstern und Messen gab, ja mit Haufen dahintrieb. Denn er fühlet, dass dies Werk nicht seines Dinges ist. So lasst nun dies die erste Ursache sein, alle lieben Herren und Freunde, die euch bewegen soll, dass wir hierin dem Teufel widerstehen als dem allerschädlichsten heimlichen Feinde. Die andere, dass, wie Paulus sagt im 2. Korinther Kapitel 6, wir die Gnade Gottes nicht vergeblich empfangen und die selige Zeit nicht versäumen. Denn Gott, der Allmächtige, hat fürwahr uns Deutsche jetzt gnädiglich heimgesucht und ein recht goldenes Jahr aufgerichtet. Da haben wir jetzt die feinsten, gelehrtesten jungen Gesellen und Männer mit Sprachen und aller Kunst geziert, welche sowohl Nutz schaffen könnten, wo man ihrer brauchen wollte, das junge Volk zu lehren. Ist es nicht vor Augen, dass man jetzt einen Knaben kann in 3 Jahren zurichten, dass er in seinem 15. oder 18. Jahre mehr kann, denn bisher alle hohen Schulen und Klöster gekonnt haben? Ja, was hat man gelernt in hohen Schulen und Klöstern bisher, denn nur Esel, Klötze und Blöcke werden? 20, 40 Jahre hat einer gelernt und hat hernach weder Lateinisch noch Deutsch gewusst. Ich schweige des schändlichen, lästerlichen Lebens, darin die edle Jugend so jämmerlich verderbt ist. Wahr ist es, ehe ich wollte, dass hohe Schulen und Klöster blieben, so wie sie bisher gewesen sind, dass keine andere Weise zu lehren und leben sollte für die Jugend gebraucht werden, wollte ich eher, dass kein Knabe nimmer nichts lernte und stumm wäre. Denn es ist meine ernste Meinung, Bitte und Begierde, dass diese Eselsställe und Teufelsschulen entweder in den Abgrund versinken oder zu christlichen Schulen verwandelt werden. Aber nun uns Gott so reichlich begnadet und solcher Leute die Menge gegeben hat, die das junge Volk fein lehren und ziehen können, wahrlich, so ist es Not, dass wir die Gnade Gottes nicht in den Wind schlagen und lassen ihn nicht umsonst anklopfen. Er stehet vor der Tür, wohl uns, so wir ihm auftun. Er grüßet uns, selig, der ihm antwortet. Versehen wir's, dass er vorübergeht, wer will ihn wiederholen? Lasst uns unseren vorigen Jammer ansehen und die Finsternis, darin wir gewesen sind. Ich achte, dass Deutschland noch nie so viel von Gottes Wort gehört habe als jetzt. Man spürt ja nichts in der Historie davon. Lassen wir's denn so hingehen ohne Dank und Ehre, so ist es zu besorgen, wir werden noch gräulichere Finsternis und Plage leiden. Liebe Deutschen, kauft, weil der Markt vor der Tür ist, sammelt ein, weil es scheinet und gut Wetter ist, braucht Gottes Gnade und Wort, weil es da ist. Denn das sollt ihr wissen, Gottes Wort und Gnade ist ein fahrender Platzregen, der nicht wiederkommt, wo er einmal gewesen ist. Er ist bei den Juden gewesen, aber hin ist hin, sie haben nun nichts. Paulus brachte ihn nach Griechenland, hin ist auch hin, nun haben sie den Türken. Rom und Lateinischland hat ihn auch gehabt, hin ist hin, Sie haben nun den Papst. Und ihr Deutschen dürft nicht denken, dass ihr ihn ewig haben werdet, denn der Undank und Verachtung wird ihn nicht lassen bleiben. Darum greift zu und haltet zu, wer greifen und halten kann. Faule Hände müssen ein böses Jahr haben. Die dritte ist wohl die allerhöchste, nämlich Gottes Gebot, der durch Moses so oft treibt und fordert, die Eltern sollen die Kinder lehren, dass auch der 78. Psalm spricht. Wie hat er so hoch unseren Vätern geboten, den Kindern kundzutun und zu lehren, Kindeskind? Und das weiset auch aus das vierte Gebot Gottes, da er Gehorsam gegen die Eltern den Kindern so hoch gebietet, dass man auch durchs Gericht soll ungehorsame Kinder töten. Und warum leben wir Alten anders, denn dass wir des jungen Volkes warten, lehren und aufziehen? Es ist ja nicht möglich, dass sich das tolle Volk sollte selbst lehren und halten. Darum hat sie uns Gott befohlen, die wir alt und erfahren sind, was ihnen gut ist, und wird gar schwere Rechnung von uns für dieselben fordern. Darum auch Moses befiehlt in Deuteronomium Kapitel 32 Vers 7 und spricht: Frage deinen Vater, der wird es dir sagen, die Alten, die werden dir's zeigen. Wiewohl es Sünde und Schande ist, dass es dahin mit uns gekommen ist, dass wir allererst reizen und uns reizen lassen sollen, unsere Kinder und junges Volk zu ziehen und ihr Bestes zu bedenken, so doch dasselbe uns die Natur selbst sollte treiben und auch der Heiden Exempel uns mannigfaltig weisen. Es ist kein unvernünftig Tier, das seiner Jungen nicht wartet und lehret, was ihnen gebührt, außer dem Strauß, da Gott von sagt in Hiob Kapitel 39 Vers 14 bis 16, dass er gegen seine Jungen so hart ist, als wären sie nicht sein, und lässt seine Eier auf der Erde liegen. Und was helfe es, dass wir sonst alles hätten und täten, und wären gleich eitel Heilige, so wir das unterwegs lassen, darum wir allermeist leben, nämlich des jungen Volkes zu pflegen. Ich achte auch, dass unter den äußerlichen Sünden die Welt vor Gott von keiner so hoch beschwert ist und so greuliche Strafe verdienet, als eben von dieser, die wir an den Kindern tun, dass wir sie nicht erziehen. Da ich jung war, führte man in der Schule ein Sprichwort: Nicht geringer ist es, einen Schüler versäumen, denn eine Jungfrau zu schwächen. Das sagte man darum, dass man die Schulmeister erschreckte. Denn man wusste dazumal keine schwerere Sünde, denn Jungfrauen zu schänden. Aber lieber Herrgott, wie gar viel geringer ist es, Jungfrauen oder Weiber zu schänden, welches doch als eine leibliche erkannte Sünde mag gebüßt werden. Gegen diese, wo die edlen Seelen verlassen und geschändet werden, da solche Sünde auch nicht geachtet noch erkannt und nimmer gebüßt wird. O wehe der Welt, immer und ewiglich! Da werden täglich Kinder geboren und wachsen bei uns daher, und ist leider niemand, der sich des armen jungen Volkes annehme und regiere, da lässt man es gehen, wie es gehet. Die Klöster und Stifter sollten's tun, so sind sie eben die, von denen Christus sagt: Wehe der Welt um der Ärgernisse willen! Wer dieser Jungen einen ärgert, die an mich glauben, dem wäre es besser, einen Mühlstein an den Hals zu hängen und ins Meer zu werfen, da es am tiefsten ist. Es sind nur Kinderfresser und Verderber. Ja, sprichst du: Solches alles ist den Eltern gesagt, was gehet das die Ratsherren und Obrigkeit an? Das ist recht geredet. Ja, wie wenn die Eltern aber solches nicht tun, wer soll es dann tun? Soll es darum nachbleiben und die Kinder versäumt werden? Wo soll sich da die Obrigkeit und Rat entschuldigen, dass ihnen solches nicht sollte gebühren? Dass es von den Eltern nicht geschieht, hat mancherlei Ursache. Aufs Erste sind etliche auch nicht fromm und redlich, dass sie es täten, ob sie es gleich könnten. Sondern wie die Strauße härten sie sich auch gegen ihre Jungen und lassen's dabei bleiben, dass sie die Eier von sich geworfen und Kinder gezeugt haben. Nicht mehr tun sie dazu. Nun, diese Kinder sollen dennoch unter uns und bei uns leben in gemeiner Stadt. Wie will denn nun Vernunft und sonderlich christliche Liebe das leiden, dass sie ungezogen aufwachsen und den anderen Kindern Gift und Geschmeiß sein, damit zuletzt eine ganze Stadt verderbe, wie es denn zu Sodom und Gomorra und Gaba und etlichen mehr Städten ergangen ist? Aufs andere. So ist der größte Haufe der Eltern leider ungeschickt dazu und weiß nicht, wie man Kinder erziehen und lehren soll. Denn sie haben selbst nichts gelernt, außer den Bauch zu versorgen, und gehören sonderliche Leute dazu, die Kinder wohl und recht lehren und erziehen sollen. Aufs Dritte. Obgleich die Eltern geschickt wären und wollten's gern selbst tun, so haben sie vor anderen Geschäften und Haushalten weder Zeit noch Raum dazu. Also, dass die Not zwinget, gemeine Zuchtmeister für die Kinder zu halten. Es wollte denn ein jeglicher für sich selbst einen eigenen halten. Aber das würde dem gemeinen Mann zu schwer und würde abermal manch feiner Knabe um Armut willen versäumt. Dazu sterben viele Eltern und lassen Waisen hinter sich. Und wie dieselben durch Vormunde versorgt werden, falls uns die Erfahrung zu wenig wäre, sollte uns das wohl zeigen, dass sich Gott selbst der Waisen Vater nennet, als derer, die von jedermann sonst verlassen sind. Auch sind etliche, die nicht Kinder haben. Die nehmen sich auch darum nichts an. Darum wird's hier dem Rat und der Obrigkeit gebühren, die allergrößte Sorge und Fleiß aufs junge Volk zu haben. Denn weil der ganzen Stadt Gut, Ehre, Leib und Leben ihnen zu treuer Hand befohlen ist, so täten sie nicht redlich vor Gott und der Welt, wo sie der Stadt Gedeihen und Besserung nicht suchten mit allem Vermögen Tag und Nacht. Nun liegt einer Stadt Gedeihen nicht allein darin, dass man große Schätze sammle, feste Mauern, schöne Häuser, viele Büchsen und harnische Zeuge. Ja, wo das viel ist und tolle Narren darüber kommen, ist so viel desto ärger und desto größerer Schaden derselben Stadt. Sondern das ist einer Stadt bestes und allerreichstes Gedeihen, Heil und Kraft, dass sie viel feiner, gelehrter, vernünftiger, ehrbarer, wohlgezogener Bürger hat, die könnten danach wohl Schätze und alles gut sammeln, halten und recht brauchen. Wie hat die Stadt Rom getan, die ihre Knaben also ließ erziehen, dass sie inwendig 15, 18, 20 Jahre aufs Ausbündigste konnten Lateinisch und Griechisch und allerlei freie Künste, danach flugs in den Krieg und Regiment. Da wurden witzige, vernünftige und treffliche Leute draus, mit allerlei Kunst und Erfahrung geschickt, dass wenn man jetzt alle Bischöfe, Pfaffen und Mönche in deutschen Lande auf einem Haufen schmelze, sollte man nicht so viel finden, als man da wohl in einem römischen Kriegsknecht fand. Darum ging auch ihr Ding vonstatten. Da fand man Leute, die zu allerlei tüchtig und geschickt waren. Also hat es die Not allezeit erzwungen und erhalten in aller Welt, auch bei den Heiden, dass man Zuchtmeister und Schulmeister hat müssen haben, so man anders etwas Redliches hat wollen aus einem Volk machen. Daher ist auch das Wort Zuchtmeister bei Paulus in Galater Kapitel 3, Vers 24, als aus dem gemeinen Brauch menschlichen Lebens genommen, da er spricht, das Gesetz ist unser Zuchtmeister gewesen. Weil denn eine Stadt soll und muss Leute haben und allenthalben deren größtes Gebrechen, Mangel und Klage ist, dass es an Leuten fehle, so muss man nicht harren, bis sie selbst wachsen. man wird sie auch weder aus Steinen hauen, noch aus Holz schnitzen. So wird Gott nicht Wunder tun, solange man der Sache durch andere feine dargetane Güter geraten kann. Darum müssen wir dazu tun und Mühe und Kosten daran wenden, sie selbst erziehen und machen. Denn wessen ist die Schuld, dass es jetzt in allen Städten so dünn sieht von geschickten Leuten, wenn nicht der Obrigkeit, die das junge Volk hat lassen aufwachsen, wie das Holz im Weide wächst, und nicht zugesehen, wie man's lehre und ziehe? Darum ist es auch so unordentlich gewachsen, dass es zu keinem Bau, sondern nur ein unnütz Geheck und nur zum Feuerwerk tüchtig ist. Es muss doch weltlich Regiment bleiben. Soll man denn zulassen, dass Eitelrülzen und Knebel regieren, so man's wohl bessern kann? Ist ja ein wild unvernünftiges Vornehmen. So lasse man ebenso mehr Säue und Wölfe zu Herren machen und setzen über die, so nicht denken wollen, wie sie von Menschen regiert werden. So ist es auch eine unmenschliche Bosheit, so man nicht weiter denkt denn also. Wir wollen jetzt regieren, was geht es uns an, wie es denen gehen werde, die nach uns kommen? Nicht über Menschen, sondern über Säue und Hunde sollen solche Leute regieren, die nicht mehr denn ihren Nutzen oder Ehre im Regiment suchen. Wenn man gleich den höchsten Fleiß vorwendet, dass man eitel feine, gelehrte, geschickte Leute erzöge zu regieren, es würde dennoch Mühe und Sorge genug haben, dass es wohl zuginge. Wie sollte es denn zugehen, wenn man da gar nicht zutut? Ja, sprichst du abermal. Ob man gleich sollte und müsste Schulen haben, was ist es uns aber nütze, lateinische, griechische und hebräische Zungen und andere freie Künste zu lehren? Könnten wir doch wohl Deutsch die Bibel und Gottes Wort lehren, die uns genugsam ist zur Seligkeit? Antwort: Ja, ich weiß leider wohl, dass wir Deutschen müssen immer Bestien und tolle Tiere sein und bleiben, wie uns denn die umliegenden Länder nennen und wir auch wohl verdienen. Mich wundert aber, warum wir nicht auch einmal sagen, was sollen uns Seide, Wein, Würze und die fremde ausländische Ware, so wir doch selbst Wein, Korn, Wolle, Flachs, Holz und Steine in deutschen Landen nicht allein die Fülle haben zur Nahrung, sondern auch die Kühe und Wahl zu Ehren und Schmuck? Die Künste und Sprachen, die uns ohne Schaden, ja größerer Schmuck, Nutz, Ehre und Frommen sind, nämlich die Heilige Schrift zu verstehen und weltlich Regiment zu führen, wollen wir verachten, und der ausländischen Waren, die uns weder Not noch Nütze sind, dazu uns schinden bis auf den Grad, deren wollen wir nicht entraten? Heißen das nicht billig deutsche Narren und Bestien? Zwar, wenn kein anderer Nutzen an den Sprachen wäre, sollte doch uns das billig erfreuen und anzünden, dass es solch eine edle, feine Gabe Gottes ist, damit uns deutschen Gott jetzt so reichlich hoch über alle Länder heimsucht und begnadet. Man sieht nicht viel, dass der Teufel dieselben hätte lassen durch die hohen Schulen und Klöster aufkommen. Ja, sie haben alle Zeit aufs Höchste da wieder getobt und toben auch noch. Denn der Teufel roch den Braten wohl. Wo die Sprachen hervorkämen, würde sein Reich ein Fach gewinnen, das er nicht könnte leicht wieder zustopfen. Weil er nun nicht hat mögen wehren, dass sie hervorkämen, denkt er doch, sie nun also schmal zu halten, dass sie von selbst wieder sollen vergehen und fallen. Es ist ihm nicht ein lieber Gast damit ins Haus gekommen, darum will er ihn auch also speisen, dass er nicht lange solle bleiben. Diese böse Tücke des Teufels sehen unser gar wenig, liebe Herrin. Darum, liebe Deutschen, lasst uns hier die Augen auftun, Gott danken für das edle Kleinod und fest darob halten, dass es uns nicht wieder entzogen werde und der Teufel nicht seinen Mutwillen büße. Denn das können wir nicht leugnen, dass wiewohl das Evangelium allein durch den Heiligen Geist gekommen ist und täglich kommt, so ist es doch durch Mittel der Sprachen gekommen und hat auch dadurch zugenommen, muss auch dadurch behalten werden. Denn gleich wie da Gott durch die Apostel wollte in alle Welt das Evangelium lassen kommen, gab er die Zungen dazu. Und hatte auch zuvor durch der Römerregiment die griechische und lateinische Sprache so weit in alle Lande ausgebreitet, auf dass sein Evangelium fern und weit Frucht brächte. Also hat er jetzt auch getan. Niemand hat gewusst, warum Gott die Sprachen hervorkommen ließ, bis dass man nun allererst sieht, dass es um des Evangelium willen geschehen ist, welches er hernach hat wollen offenbaren und dadurch das Antichristregiment aufzudecken und zu zerstören. Darum hat er auch Griechenland dem Türken gegeben, auf das die Griechen verjagt und zerstreut, um die griechische Sprache auszubringen und sie anfangen würden, auch andere Sprachen mitzulernen. So lieb wie uns nun das Evangelium ist, so hart lasst uns über den Sprachen halten. Denn Gott hat seine Schrift nicht umsonst allein in die zwei Sprachen schreiben lassen, das Alte Testament in die hebräische, das Neue in die griechische. Welche nun Gott nicht verachtet, sondern zu seinem Werk erwählt hat vor allen anderen, sollen auch wir dieselben vor allen anderen ehren. Denn Paulus rühmte das für eine sonderliche Ehre und Vorteil der hebräischen Sprache, dass Gottes Wort darin gegeben ist, da er sprach in Römer Kapitel 3, Vers 1. Was hat die Beschneidung Vorteils oder Nutzens? Gar viel. Aufs Erste, so sind ihnen Gottes Reden befohlen. Das rühmt auch der König David im Psalm 147, Vers 19. Er verkündigt sein Wort Jakob und seine Gebote und Rechte Israel. Er hat keinem Volk also getan, noch seine Rechte ihnen offenbart. Daher auch die hebräische Sprache heilig heißet. Und Paulus in Römer Kapitel 1, Vers 2 nennet sie die Heilige Schrift, ohne Zweifel um des heiligen Wortes Gottes willen, das darin verfasst ist. Also mag auch die griechische Sprache wohl heilig heißen, dass dieselbe vor anderen dazu erwählt ist, dass das Neue Testament darin geschrieben würde und aus derselben, wie aus einem Brunnen, in andere Sprachen durchs Dolmetschen geflossen ist und sie auch geheiligt hat. Und lasst uns das gesagt sein, dass wir das Evangelium nicht wohl werden erhalten, ohne die Sprachen. Die Sprachen sind die Scheiden, darin dies Messer des Geistes steckt. Sie sind der Schrein, darin man dies Kleinod trägt. Sie sind das Gefäß, darin man diesen Trank fasselt. Sie sind die Chemnat, darin diese Speise liegt. Und wie das Evangelium selbst zeigt, sie sind die Körbe, darin man Brote und Fische und Brocken behält. Ja, wo wir's versehen, dass wir die Sprachen fahren lassen, so werden wir nicht allein das Evangelium verlieren, sondern es wird auch endlich dahin geraten, dass wir weder Lateinisch noch Deutsch recht reden oder schreiben könnten. Des lasst uns das elendgreulich Exempel zur Beweisung und Warnung nehmen in den hohen Schulen und Klöstern, darin man nicht allein das Evangelium verlernt, sondern auch lateinische und deutsche Sprache verderbt hat, dass die elenden Leute schier zu lauter Bestien geworden sind, weder Deutsch noch Lateinisch recht reden oder schreiben können und beinahe auch die natürliche Vernunft verloren haben. Darum haben's die Apostel auch selbst für nötig angesehen, dass sie das Neue Testament in die griechische Sprache fassten und anbanden. Ohne Zweifel, dass sie es uns da selbst sicher und gewiss verwahrten, wie in einer heiligen Lade. Denn sie haben gesehen all dasjenige, das zukünftig war und nun also ergangen ist. Wo es allein in die Köpfe gefasst würde, wie manche wilde Wüste Unordnung und Gemenge, so mancherlei Sinne, Dünkel und Lehren sich erheben würden in der Christenheit. welchen in keinem Weg zu wehren, noch die Einfältigen zu schützen wären, wo nicht das Neue Testament gewiss in Schrift und Sprache gefasst wäre. Darum ist es gewiss, wo nicht die Sprachen bleiben, da muss zuletzt das Evangelium untergehen. Das hat auch bewiesen und zeigt noch an die Erfahrung. Denn alsbald nach der Apostelzeit, da die Sprachen aufhörten, nahm auch das Evangelium und der Glaube und die ganze Christenheit je mehr und mehr ab, bis dass sie unter dem Papst gar versunken ist. Und ist seit der Zeit, die Sprachen gefallen sind, nicht viel Besonderes in der Christenheit ersehen, aber gar viel greulicher Greuel aus Unwissenheit der Sprachen geschehen. Also wiederum, weil jetzt die Sprachen hervorgekommen sind, bringen sie ein solches Licht mit sich und tun solch große Dinge, dass sich alle Welt verwundert und bekennen muss, dass wir das Evangelium so lauter und rein haben, fast als die Apostel gehabt haben, und es ganz in seine erste Reinheit gekommen ist und gar viel reiner, denn es zur Zeit Hieronymus oder Augustinus gewesen ist. Und summa, der Heilige Geist ist kein Narr, gehet auch nicht mit leichtfertigen, unnötigen Sachen um. Der hat die Sprachen so nütz und not geachtet in der Christenheit, dass er sie oftmals vom Himmel mit sich gebracht hat, welches uns allein sollte genugsam bewegen, dieselben mit Fleiß und Ehren zu suchen und nicht zu verachten, weil er sie nun selbst wieder auf Erden erweckt. Ja, sprichst du, es sind viele Väter selig geworden, haben auch gelehrt ohne Sprachen, das ist wahr. Wo rechnest du aber auch das hin, dass sie so oft in der Schrift gefehlt haben? Wie oft fehlte Augustinus im Psalter und anderer Auslegung, sowohl als Hilarius, ja auch alle, die ohne die Sprachen sich der Schrift haben unterwunden auszulegen? Und ob sie gleich etwa recht geredet haben, sind sie doch der Sache nicht gewiss gewesen, ob dasselbe Recht an dem Orte stehe, da sie es hindeuten. Als dass ich des ein Exempel zeige. Recht ist es geredet, dass Christus Gottes Sohn ist. Aber wie spöttisch lautet es in den Ohren der Widersacher, da sie dessen Grund führten aus dem 110. Psalm Vers 3. So doch da selbst in der hebräischen Sprache nichts von der Gottheit geschrieben steht. Wenn man aber also mit ungewissen Gründen und Fehlsprüchen den Glauben schützet, ist es nicht eine Schmach und Spott der Christen bei den Widersachern, die der Sprache kundig sind. Und werden nur halsstarriger im Irrtum und halten unseren Glauben mit gutem Schein für einen Menschentraum. Wessen ist nun die Schuld, dass unser Glaube so zu Schanden wird? Nämlich, dass wir die Sprachen nicht wissen. Und ist hier keine Hilfe, denn die Sprachen zu wissen? Ward nicht Hieronymus gezwungen, dem Psalter von Neuem zu verdolmetschen aus dem Hebräischen, um deswillen, dass wo man mit den Juden aus unserem Psalter handelt, spotteten sie unser, dass es nicht also stünde im Hebräischen, wie es die unsern führten. Nun sind aller alten Väter Auslegungen, die ohne Sprachen die Schrift gehandelt haben, ob sie wohl nichts Unrechtes lehren, doch dergestalt, dass sie sehr oft ungewisse, unebene und unzeitige Sprache führen und tappen wie ein Blinder an der Wand, dass sie gar oft des rechten Textes fehlen und machen ihm eine Nase nach ihrer Andacht, wie dem Vers droben angezeigt. Dass auch Augustinus selbst muss bekennen, wie er schreibt, dass einem christlichen Lehrer, der die Schrift soll auslegen, Not sind über die lateinische, auch die griechische und hebräische Sprache. Es ist sonst unmöglich, dass er nicht allenthalben anstoße, ja, es ist noch Not und Arbeit da, ob einer die Sprachen schon wohl kann. Darum ist es gar viel ein ander Ding, um einen schlichten Prediger des Glaubens und um einen Ausleger der Schrift oder, wie es Paulus nennet, einen Propheten. Ein schlichter Prediger hat so viel heller Sprüche und Texte durchs Dolmetschen, dass er Christum verstehen, lehren und heiliglich leben und anderen predigen kann. Aber die Schrift auszulegen und zu handeln für sich hin und zu streiten wider die irrigen Einführer der Schrift, ist er zu gering. Das lässt sich ohne Sprachen nicht tun. Nun muss man ja in der Christenheit solche Propheten haben, die die Schrift treiben und auslegen und auch zum Streit taugen und ist nicht genug am heiligen Leben und Recht lehren. Darum sind die Sprachen stracks und aller Dinge vonnöten in der Christenheit, gleich wie die Propheten oder Ausleger, ob's gleich nicht Not ist noch sein muss, dass ein jeglicher Christ oder Prediger sei ein solcher Prophet, wie Paulus sagt im 1. Korinther Kapitel 12, Vers 6 und Epheser Kapitel 4, Vers 11. Daher kommt es, dass seit der Apostelzeit die Schrift so finster ist geblieben und nirgends gewisse beständige Auslegung darüber geschrieben sind. Denn auch die heiligen Väter haben, wie gesagt, oft gefehlt. Und weil sie der Sprachen unwissend gewesen, sind sie gar selten eins. Der fährt so, der fährt so. Bernhard ist ein Mann von großem Geist gewesen, dass ich ihn schier dürfte über alle Lehrer setzen, die berühmt sind, beide, alte und neue. Aber siehe, wie er mit der Schrift so oft, wie wohlgeistlich spielt und sie führet außer dem rechten Sinn. Derhalben haben auch die Sophisten gesagt, die Schrift sei finster. Sie haben gemeint, Gottes Wort sei von Art so finster und Rede so seltsam. Aber sie sehen nicht, dass aller Mangel liegt an den Sprachen, sonst wäre nichts Lichteres je geredet denn Gottes Wort, wo wir die Sprachen verstünden. Ein Türke muss mir wohl finster reden, welchen doch ein Türkischkind von 7 Jahren wohl vernimmt, dieweil ich die Sprache nicht kenne. Darum ist das auch ein tolles Vornehmen gewesen, dass man die Schrift hat wollen lernen durch der Väter Auslegung und viele Bücher und Glossen lesen. Man sollte sich dafür auf die Sprachen begeben haben. Denn die lieben Väter, weil sie ohne Sprachen gewesen sind, haben sie zuweilen mit vielen Worten an einem Spruch gearbeitet und dennoch nur kaum hinten nachgeohmt und halb geraten, halb gefehlt. So läufst du demselben nach mit viel Mühe und könntest dieweil durch die Sprachen demselben viel besser selbst raten, denn der, dem du folgst. Denn wie die Sonne gegen den Schatten ist, so ist die Sprache gegen aller Väter Glossen. Weihe denn nun den Christen gebührt, die Heilige Schrift zu üben als ihr eigen einziges Buch, und eine Sünde und Schande ist, dass wir unser eigen Buch nicht wissen, noch unseres Gottes Sprache und Wort nicht kennen? So ist es noch viel mehr Sünde und Schande, dass wir nicht Sprachen lernen, sonderlich so uns jetzt Gott darbietet und gibt Leute und Bücher und allerlei, was dazu dienet, und uns gleich dazu reizt und sein Buch gern wollte offen haben. O, wie froh sollten die lieben Väter gewesen sein, wenn sie hätten so können zur heiligen Schrift kommen und die Sprachen lernen, als wir könnten. Wie haben sie mit so großer Mühe und Fleiß kaum die Brocken erlangt, da wir mit halber, ja schier ohne alle Arbeit das ganze Brot gewinnen könnten. O, wie schändet ihr Fleiß unsere Faulheit! Ja, wie hart wird Gott auch rächen unseren Unfleiß und unsere Undankbarkeit. Daher gehöret auch, dass Paulus im 1. Korinther Kapitel 14, Vers 29 will, dass in der Christenheit soll das Urteil sein über allerlei Lehre, dazu allerdings vonnöten ist, die Sprache zu wissen. Denn der Prediger oder Lehrer mag wohl die Bibel durch und durch lesen, wie er will, er treffe oder fehle, wenn niemand da ist, der da urteile, ob er's recht mache oder nicht. Soll man denn urteilen, so muss Kunst der Sprachen da sein, sonst ist es verloren. Darum, obwohl der Glaube und das Evangelium durch schlichte Prediger mag ohne Sprachen gepredigt werden, so geht es doch faul und schwach, und man wird es zuletzt müde und überdrüssig und fällt zu Boden. Aber wo die Sprachen sind, da gehet es frisch und stark und wird die Schrift durchtrieben und findet sich der Glaube immer neu durch andere und aber andere Worte und Werke. Dass der 29. Psalm, Vers 9, solch Studieren in der Schrift vergleicht einer Jagd und spricht, Gott öffne den Hirschen die dichten Wälder, und Psalm 1, Vers 3, einen Baum, der immer grünet und immer frisch Wasser hat. Es soll uns auch nicht irren, dass etliche sich des Geistes rühmen und die Schrift gering achten, etliche auch wie die Brüder Waltenses die Sprachen nicht nützlich achten. Aber lieber Freund, Geist hin, Geist her, ich bin auch im Geist gewesen und habe auch Geist gesehen, wenn's je gelten soll von eigenem Fleisch rühmen, vielleicht mehr, denn eben dieselbige noch im Jahr sehen werden, wie sehr sie sich auch rühmen. Auch hat mein Geist sich etwas bewiesen, so doch ihr Geist im Winkel gar still ist und nicht viel mehr tut, denn dass er seinen Ruhm aufwirft. Das weiß ich aber wohl, wie sehr der Geist alles allein tut, wäre ich doch allen Büchern zu fern gewesen, wo mir nicht die Sprachen geholfen und mich der Schrift sicher und gewiss gemacht hätten. Ich hätte auch wohl können fromm sein und in der Stille recht predigen, aber den Papst und die Sophisten mit dem ganzen antichristlichen Regiment würde ich wohl haben lassen sein, was sie sind. Der Teufel achtet meinen Geist nicht so sehr als meine Sprache und Feder in der Schrift. Denn mein Geist nimmt ihm nichts, denn mich allein. Aber die heilige Schrift und Sprachen machen ihm die Welt zu eng, und das tut ihm Schaden in seinem Reich. So kann ich auch die Brüder Waltenses darin gar nicht loben, dass sie die Sprachen verachten. Denn ob sie gleich recht lehrten, so müssen sie doch gar oft des rechten Textes fehlen und auch ungerüstet und ungeschickt bleiben, zu fechten für den Glauben wider den Irrtum. Dazu ist ihr Ding so finster und auf eine eigene Weise gezogen, außer der Schriftweise zu reden, dass ich besorge, es sei oder werde nicht lauter bleiben. Denn es ist gar gefährlich, von Gottes Sachen anders zu reden oder mit anderen Worten, denn Gott selbst braucht. Kürzlich, sie mögen bei sich selbst heilig leben und lehren. Aber weil sie ohne Sprache bleiben, wird es ihnen mangeln müssen, dass allen anderen mangelt, nämlich, dass sie die Schrift gewiss und gründlich nicht handeln, noch anderen Völkern nützlich sein mögen. Weil sie das aber tun könnten und nicht tun wollen, mögen sie zusehen, wie es vor Gott zu verantworten sei. Nun, das sei gesagt von Nutz und Not der Sprachen und christlichen Schulen für das geistliche Wesen und zu der Seelenheil. Nun lasst uns auch den Leib vornehmen und setzen, als ob schon keine Seele noch Himmel oder Hölle wäre. So sollten wir allein das zeitliche Regiment ansehen nach der Welt, ob dasselbe nicht bedürfe viel mehr guter Schulen und gelehrter Leute, denn das Geistliche. Denn bisher haben sich desselben die Sophisten so gar nichts angenommen und die Schulen sogar auf den geistlichen Stand gerichtet, dass es gleich eine Schande gewesen ist, so ein Gelehrter ist ehelich geworden und hat hören müssen. Siehe, der wird weltlich und will nicht geistlich werden. Gerade als wäre allein ihr geistlicher Stand Gott angenehm und der weltliche gar des Teufels und unchristlich. So doch dieweil vor Gott sie selbst des Teufels eigen werden und allein dieser arme Pöbel, wie in dem babylonischen Gefängnis dem Volke Israel geschah, im Land und rechten Stand geblieben ist und die Besten und Obersten zum Teufel gen Babylon geführt sind mit Platten und Kappen. Nun, hier ist nicht Not zu sagen, wie das weltliche Regiment eine göttliche Ordnung und Stand ist, davon ich sonst so viel gesagt habe, dass ich hoffe, es zweifle niemand daran, sondern ist zu behandeln, wie man feine geschickte Leute da reinkriege. Und hier bieten uns die Heiden einen großen Trotz und Schmach an, die vor Zeiten, sonderlich die Römer und Griechen gar nicht gewusst haben, ob solcher Stand Gott gefiele oder nicht. Und haben doch mit solchem Ernst und Fleiß die jungen Knaben und Mädlein lassen lernen und aufziehen, dass sie dazu geschickt wurden, dass ich mich unserer Christen schämen muss, wenn ich daran denke, und sonderlich unserer Deutschen, die wir sogar Stöcke und Tiere sind, uns sagen dürfen. Ja, was sollen die Schulen, so man nicht soll geistlich werden? Die wir doch wissen oder jedenfalls wissen sollen, wie ein nötiges und nützliches Ding es ist und Gott so angenehm, wo ein Fürst, Herr, Ratsmann oder was regieren soll, gelehrt und geschickt ist, denselben Stand christlich zu führen. Wenn nun gleich, wie ich gesagt habe, keine Seele wäre und man der Schulen und Sprachen gar nicht bedürfte um der Schrift und Gottes willen, so wäre doch allein diese Ursache genugsam, die allerbesten Schulen für Knaben und Mädlein an allen Orten aufzurichten, dass die Welt auch ihren weltlichen Stand äußerlich zu halten bedarf feiner geschickter Männer und Frauen. Dass die Männer wohl regieren könnten Land und Leute, die Frauen wohl ziehen und halten könnten Haus, Kinder und Gesinde. Nun, solche Männer müssen aus Knaben werden, und solche Frauen müssen aus Mädlein werden. Darum ist es zu tun, dass man Kneblein und Mädlein dazu recht lehre und aufziehe. Nun habe ich droben gesagt, der gemeine Mann tut hier nicht zu, kann es auch nicht, will es auch nicht, weiß es auch nicht. Fürsten und Herren sollten es tun, aber sie haben auf dem Schlitten zu fahren, zu trinken und in der Mumerei zu laufen und sind beladen mit hohen merklichen Geschäften des Kellers, der Küche und der Kammer. Und ob es etliche gern täten, müssen sie die anderen scheuen, dass sie nicht für Narren oder Ketzer gehalten werden. Darum will's euch, liebe Ratsherrin, allein in der Hand bleiben. Ihr habt auch Raum und Fug dazu, besser denn Fürsten und Herren. Ja, sprichst du? Ein jeglicher mag seine Töchter und Söhne wohl selber lehren oder erziehen mit Zucht. Antwort: Ja, man sieht wohl, wie sie's lehret und erzieht. Und wenn die Zucht aufs Höchste getrieben wird und wohlgerät, so kommt es nicht ferner, denn dass ein wenig eine eingezwungene und ehrbare Gebärde da ist, sonst bleiben's gleichwohl eitel Holzböcke, die weder hiervon noch davon wissen zu sagen, niemand weder raten noch helfen können. Wo man sie aber lehrte und erzöge in Schulen oder sonst da gelehrte und züchtige Meister und Meisterinnen wären, da die Sprachen und andere Künste und Historien lehrten, da würden sie hören die Geschichte und Sprüche aller Welt, wie es dieser Stadt, diesem Reich, diesem Fürsten, diesem Mann, diesem Weibe gegangen wäre. Und könnten also in kurzer Zeit gleichsam der ganzen Welt von Anbeginn Wesen, Leben, Rat und Anschläge, Gelingen und Ungelingen für sich fassen. Wie in einem Spiegel, daraus sie dann ihren Sinn schicken und sich in der Weltlauf richten könnten mit Gottesfurcht, dazu witzig und klug werden aus denselben Historien, was zu suchen und zu meiden wäre in diesem äußerlichen Leben und anderen auch danach raten und regieren. Die Zucht aber, die man daheim ohne solche Schulen vornimmt, die will uns weise machen durch eigene Erfahrung. Ehe das geschieht, so sind wir hundertmal tot und haben unser Leben lang alles unbedacht gehandelt. Denn zu eigener Erfahrung gehört viel Zeit. Weil denn das junge Volk muss lecken und springen oder ja was zu schaffen haben, da es Lust zu hat, und ihm darin nicht zu wehren ist, auch nicht gut wäre, dass man alles wehrte. Warum sollte man dann ihm nicht solche Schulen zurichten und solche Kunst vorlegen? Sintemal es jetzt von Gottes Gnaden alles also zugerichtet ist, dass die Kinder mit Lust und Spiel lernen könnten, es seien Sprachen oder andere Künste oder Historien. Und ist unsere Schule jetzt nicht mehr die Hölle, da wir drinnen gemartert sind, da wir doch nichts, denn eitel nichts gelernt haben, durch so viel Stäupen, Zittern, Angst und Jammer? Nimmt man so viel Zeit und Mühe, dass man die Kinder Karten spielen, singen und tanzen lehret? Warum nimmt man nicht auch so viel Zeit, dass man sie lesen und andere Künste lehret, weil sie jung und müßig, geschickt und lustig dazu sind? Ich rede für mich. Wenn ich Kinder hätte und vermöcht's, sie müssten mir nicht allein die Sprachen und Historien hören, sondern auch singen und die Musiker mit der ganzen Mathematika lernen. Denn was ist dies alles denn eitel Kinderspiel, darin die Griechen ihre Kinder vor Zeiten erzogen, dadurch doch wundergeschickte Leute draus geworden, zu allerlei hernach tüchtig? Ja, wie leid ist's mir jetzt, dass ich nicht mehr Poeten und Historien gelesen habe und mich auch dieselben niemand gelehrt hat. Habe dafür müssen lesen des Teufels Dreck, die Philosophen und Sophisten mit großen Kosten, Arbeit und Schaden, dass ich genug habe, daran auszufegen. So sprichst du. Ja, wer kann seiner Kinder so entbehren und alle zu Junkern ziehen? Sie müssen im Hause der Arbeit warten. Und so weiter. Antwort: Ist es doch auch nicht meine Meinung, dass man solche Schulen einrichte, wie sie bisher gewesen sind, da ein Knabe 20 oder 30 Jahre hat über dem Donat und Alexander gelernt und dennoch nichts gelernt? Es ist jetzt eine andere Welt und geht anders zu. Meine Meinung ist, dass man die Knaben des Tages 1 bis 2 Stunden lasse zu solcher Schule gehen und nichtsdestoweniger die andere Zeit im Hause schaffen, Handwerk lernen und wozu man sie haben will, dass beides miteinander gehe, weil das Volk jung ist und warten kann. Bringen sie doch sonst 10-mal so viel Zeit zu, mit Keulchen schießen, Beispielen, Laufen und Rammeln. Also kann ein Mädlein ja so viel Zeit haben, dass es des Tages 1 Stunde zur Schule gehe und dennoch seines Geschäftes im Hause wohl warte. Verschläft es und vertanzt es und verspielt es doch wohl mehr Zeit. Es fehlet allein daran, dass man nicht Lust noch Ernst dazu hat, das junge Volk zu erziehen, noch der Welt zu helfen und zu raten mit feinen Leuten. Der Teufel hat viel lieber grobe Blöcke und unnütze Leute, dass es den Menschen ja nicht zu wohl gehe auf Erden. Welche aber der Ausbund darunter wären, deren man sich verhoffte, dass es geschickte Leute sollen werden zu Lehrern und Lehrerinnen, zu Predigern und anderen geistlichen Ämtern, die soll man desto mehr und länger dabei lassen oder ganz daselbst zu verordnen. Wie wir lesen von den heiligen Märtyrern, die Agnes, Agatha und Lucia und dergleichen aufzogen. Daher auch die Klöster und Stifter gekommen sind, aber nun gar in einen anderen verdammten Brauch verkehret. Und das will auch wohl Not sein, denn der beschorene Haufe nimmt sehr ab. So sind sie auch zum großen Teil untüchtig zu lehren und zu regieren, denn sie können nichts außer des Bauches pflegen, welches man auch sie allein gelehrt hat. So müssen wir ja Leute haben, die uns Gottes Wort und Sakrament reichen und Seelenwärter seien im Volk. Wo wollen wir sie aber hernehmen, so man die Schulen zergehen lässt und nicht andere christlichere aufrichtet? Sintemal die Schulen bisher gehalten, ob sie gleich nicht vergingen, doch nichts geben können denn eitel verlorene schädliche Verführer. Darum es hohe Not ist, nicht allein der jungen Leute halber, sondern auch beider unserer Stände, geistliche und weltliche, zu erhalten. Dass man in dieser Sache mit Ernst und in der Zeit dazu tue, auf dass wir's nicht hinten nach, wenn wir's versäumt haben, vielleicht müssen lassen, ob wir's dann gern tun wollten und umsonst den Reuling uns mit Schaden beißen lassen ewiglich. Denn Gott erbietet sich reichlich und reicht die Hand dar und gibt dazu, was dazugehöret. Verachten wir's, so haben wir schon unser Urteil mit dem Volk Israel, da Jesaja von sagt: Ich habe meine Hand dargeboten den ganzen Tag dem ungläubigen Volk, das mir widerstrebt. Und Sprichwörter Kapitel 1, Vers 24: Ich habe meine Hand dargeboten und niemand wollte es ansehen. Ihr habt alle meinen Rat verachtet. Wohlan, so will ich euer auch lachen in eurem Verderben und spotten, wenn über euch kommt euer Unglück, und so weiter. Da lasst uns vorhüten. Seht an zum Exempel, welch einen großen Fleiß der König Salomo hierin getan hat. Wie hat er sich des jungen Volkes angenommen, dass er unter seinen königlichen Geschäften auch ein Buch für das junge Volk gemacht hat, das da heißt Proverbiorum? Und Christus selbst, wie zieht er die jungen Kindlein zu sich, wie fleißig befiehlt er sie uns und rühmet auch die Engel, die ihrer warten, in Matthäus Kapitel 18, Vers 10, dass er uns anzeige, wie es ein großer Dienst ist, wo man das junge Volk wohl erziehe. Wiederum, wie greulich zürnet er, so man sie ärgert und verderben lässt. Darum, liebe Herrin, lasst euch das Werk anliegen, das Gott so hoch von euch fordert, dass euer Amt schuldig ist, dass der Jugend so Not ist und dass weder Welt noch Geist entbehren kann. Wir sind leider lange genug in Finsternis verfault und verdorben. Wir sind allzu lange genug deutsche Bestien gewesen. Lasst uns einmal auch der Vernunft brauchen, dass Gott merke die Dankbarkeit für seine Güte und andere Leute sehen, dass wir auch Menschen und Leute sind, die etwas Nützliches entweder von ihnen lernen oder sie lehren könnten, damit auch durch uns die Welt gebessert werde. Ich habe das meine getan. Ich wollte ja deutschem Lande gern geraten und geholfen haben, ob mich gleich etliche darüber werden verachten und solchen treuen Rat in den Wind schlagen und Besseres wissen wollen. Das muss ich geschehen lassen. Ich weiß wohl, dass es andere könnten besser ausgerichtet haben. Und weil diese schweigen, richte ich es aus, so gut wie ich's kann. Es ist ja besser dazu zu reden, wie ungeschickt es auch sei, denn aller Dinge davon zu schweigen. Und ich bin der Hoffnung, Gott werde je eurer etliche erwecken, dass mein treuer Rat nicht gar in die Asche falle, und werden ansehen nicht den, der es redet, sondern der die Sache selbst bewegen und sich bewegen lässt. Am letzten ist auch das wohl zu bedenken all denjenigen, so lieb und Lust haben, dass solche Schulen und Sprachen in deutschen Landen aufgerichtet und erhalten werden, dass man Fleiß und Kosten nicht spare guter Büchereien oder Bücherhäuser, sonderlich in den großen Städten, die solches wohl vermögen zu verschaffen. Denn so das Evangelium und allerlei Kunst soll bleiben, muss es in Bücher und Schrift verfasst und angebunden sein, wie die Propheten und Apostel selbst getan haben, wie ich droben gesagt habe. Und das nicht allein darum, dass diejenigen, so uns geistlich und weltlich vorstehen sollen, zu lesen und zu studieren haben, sondern dass auch die guten Bücher erhalten und nicht verloren werden, samt der Kunst und Sprachen, so wir jetzt von Gottes Gnaden haben. Hierin ist auch Paulus fleißig gewesen, da er dem Timotheus befiehlt, er solle anhalten am Lesen. Und auch befiehlt, er solle das Pergament zu Troas gelassen mit sich bringen. Ja, solches haben sich beflissen alle Königreiche, die etwas Sonderliches gewesen sind, und zuvor das israelische Volk, unter welchem solches Werk Moses anfing als erster, und hieß das Buch des Gesetzes in der Lade Gottes verwahren und tat's unter die Hand der Leviten, dass man bei denselben sollte holen Abschrift, wer es bedürfte, Also, dass er auch dem Könige gebietet, er solle von den Leviten solches Buches Abschrift nehmen. Dass man wohl sieht, wie Gott das levitische Priestertum unter anderen Geschäften auch dazu verordnet hat, dass sie der Bücher hüten und warten sollten. Nachdem hat diese Librerei gemehrt und gebessert Josua, danach Samuel, David, Salomo, Jesaja und so fortan vielmehr Könige und Propheten. Daher ist gekommen die Heilige Schrift des Alten Testaments, welche sonst nimmermehr wäre zusammengebracht oder geblieben, wo Gott nicht hätte solchen Fleiß darauf heißen haben. Dem Exempel nach haben auch die Stifter und Klöster vor Zeiten Librereien eingerichtet, wiewohl mit wenig guten Büchern. Und was es für Schaden getan hat, dass man zu der Zeit nicht darob gehalten hat, Bücher und gute Librereien zu verschaffen, da man Bücher und Leute genug dazu hatte, ist man danach wohl gewahr geworden, da leider mit der Zeit dahin gefallen sind alle Künste und Sprachen. Und anstatt rechtschaffener Bücher, die tollen und nützen schädlichen Mönchsbücher, Katholikon, Florista, Grazista, Labyrinthus, Dormi Secur und dergleichen Eselsmist vom Teufel eingeführt ist, dass damit die lateinische Sprache zu Boden ist gegangen und nirgendeine geschickte Schule, noch Lehre, noch Weise zu studieren ist übrig geblieben. Und wie wir erfahren und gesehen haben, und dass man mit so viel Mühe und Arbeit die Sprachen und Kunst dennoch gar unvollkommen aus etlichen Brocken und Stücken alter Bücher aus dem Staub und Würmern wieder hervorgebracht hat und noch täglich daran sucht und arbeitet, gleich wie man in einer zerstörten Stadt in der Asche nach den Schätzen und Kleinoden gräbt. Darin ist uns auch recht geschehen und hat Gott unsere Undankbarkeit recht wohl bezahlt, dass wir nicht bedachten seine Wohltat und Vorrat schafften, da es Zeit war und wir wohl konnten, damit wir gute Bücher und gelehrte Leute hätten behalten, ließen es so fahren, als ginge es uns nichts an. So tat er auch wiederum und ließ anstatt der Heiligen Schrift und guter Bücher den Aristoteles kommen mit unzähligen schädlichen Büchern, die uns nur immer weiter von der Bibel führten. Dazu die Teufelslarven, die Mönche und der hohen Schulengespenster, die wir mit unmenschlichem Gut gestiftet und viele Doktoren, Predigatores, Magistrus, Pfaffen und Mönche. Das ist, große, grobe, fette Esel, mit roten und braunen Baretten geschmückt, wie die Sau mit einer güldenen Kette und Perlen. Diese haben wir erhalten und auf uns selbst geladen, die uns nichts Gutes lehrten, sondern nur immer mehr blinder und toller machten und dafür all unser Gut auffraßen. Und wir sammelten nur des Drecks und Mistes ihrer unflätigen, giftigen Bücher in allen Klöstern, ja in allen Winkeln, das greulich zu denken ist. Ist es nicht ein elender Jammer bisher gewesen, dass ein Knabe hat 20 Jahre oder länger studieren müssen, allein dass er so viel böses Lateinisch hat gelernt, dass er möchte Pfaffe werden und Messe lesen? Und welchem es dahin gekommen ist, der ist selig gewesen. Selig ist die Mutter gewesen, die ein solches Kind getragen hat. Und ist es doch ein armer, ungelehrter Mensch sein Leben lang geblieben, der weder zum Glück noch zum Eierlegen getaugt hat. Solche Lehrer und Meister mussten wir allenthalben haben, die selbst nichts gekonnt und nichts Gutes noch Rechtes lehren können, ja auch die Weise nicht gewusst, wie man doch lernen und lehren sollte. Wer ist daran schuld? Es sind keine anderen Bücher vorhanden gewesen, denn solche tollen Mönchs- und Sophistenbücher. Was sollten dann anderes daraus werden, denn eitel tolle Schüler und Lehrer wie die Bücher waren, die sie lehrten? Eine Dohle hecket keine Tauben und ein Narr machet keine Klugen. Das ist der Lohn der Undankbarkeit, dass man nicht hat Fleiß an Librereien gewendet, sondern hat lassen die guten Bücher vergehen und die unnützen behalten. Aber mein Rat ist nicht, dass man ohne Unterschied allerlei Bücher zu Haufe raffe und nicht mehr gedenke, denn nur auf die Menge und Haufen Bücher. Ich wollte die Wahl darunter haben, dass nicht Not sei aller Juristen Kommentare, aller Theologen Sententarium und aller Philosophen Questiones und aller Mönche Sermones zu sammeln. Ja, ich wollte solchen Mist ganz ausstoßen und mit rechtschaffenen Büchern meine Librerei versorgen und gelehrte Leute darüber zu Rat nehmen. Erstlich sollte die Heilige Schrift, beide auf Lateinisch, Griechisch, Hebräisch und Deutsch und ob sie noch in mehr Sprachen wäre, darin sein. Danach die besten und ältesten Ausleger auf Griechisch, Hebräisch und Lateinisch, wo ich sie finden könnte. Danach solche Bücher, die zu den Sprachen zu lernen dienen, als die Poeten und Oratoris nicht angesehen, ob sie Heiden oder Christen wären, auf Griechisch oder Lateinisch. Denn aus solchen muss man die Grammatiker lernen. Danach sollten sein die Bücher von den freien Künsten und sonst von allen anderen Künsten. Zuletzt auch die Rechte und Arzneibücher, wiewohl auch hier unter den Kommentaren eine gute Weihnot ist. Mit den vornehmsten aber sollten sein die Chroniken und Historien, welcherlei Sprachen man haben könnte. Denn dieselben Wunder nützend, der Welt Lauf zu erkennen und zu regieren, ja auch Gottes Wunder und Werk zu sehen. O, wie manche feine Geschichte und Sprüche sollte man jetzt haben, die in deutschen Landen geschehen und gegangen sind, der wir jetzt gar keines wissen. Das macht. Niemand ist da gewesen, der sie beschrieben, oder ob sie schon beschrieben gewesen wären, niemand die Bücher gehalten hat, darum man auch von uns Deutschen nichts weiß in anderen Landen und müssen aller Welt die deutschen Bestien heißen, die nichts mehr könnten denn Krieg führen und fressen und saufen. Aber die griechischen und lateinischen, ja auch die hebräischen haben ihre Dinge so genau und fleißig beschrieben, dass wo auch ein Weib oder Kind etwas Sonderliches getan oder geredet hat, das muss alle Welt lesen und wissen. Dieweil sind wir Deutschen noch immer Deutsche und wollen Deutsche bleiben. Weil uns denn jetzt Gott so gnädiglich beraten hat mit aller Fülle, beider der Kunst, gelehrter Leute und Bücher, so ist es Zeit, dass wir ernten und einschneiden das Beste, das wir könnten, und Schätze sammeln, damit wir etwas behalten auf das Zukünftige von diesen goldenen Jahren und nicht diese reiche Ernte versäumen. Denn es zu besorgen ist und jetzt schon wieder anfängt, dass man immer neue und andere Bücher macht, dass es zuletzt dahin komme, dass durch des Teufels Werk die guten Bücher so jetzt durch den Druck hervorgebracht sind, wiederum unterdrückt werden und die losen, heillosen Bücher von unnützen und tollen Dingen wieder einreißen und alle Winkel füllen. Denn damit geht der Teufel gewisslich um, dass man sich wiederum mit Eitelkatholikon, Floristen, Modernisten und dem verdammten Mönch und Sophisten misstragen und martern müsse wie vorhin und immer lernen und doch nimmer nichts erlernen. Derhalben bitte ich euch, meine lieben Herren, lasset doch meine Treue und meinen Fleiß bei euch Frucht schaffen. Und falls etliche wären, die mich zu gering dafür hielten, dass sie meines Rats sollten leben, oder mich als den Verdammten von den Tyrannen verachten, die wollten doch das ansehen, dass ich nicht das meine, sondern allein des ganzen deutschen Landes Glück und Heil suche. Und ob ich schon ein Narr wäre und träfe doch was Gutes, soll's je keinem Weisen eine Schande dünken, mir zu folgen. Und ob ich gleich ein Türke und Heide wäre, so man doch sieht, dass nicht mir daraus kann der Nutzen kommen, sondern den Christen, sollen sie doch billig meinen Dienst nicht verachten. Es hat wohl ehemals ein Narr besser zugeraten, denn ein ganzer Rat der Klugen. Moses musste sich von Jethro lehren lassen. Hiermit befehle ich euch alle Gottes Gnaden, der wolle eure Herzen erweichen und anzünden, dass sie sich der armen, elenden, verlassenen Jugend mit Ernst annehmen und durch göttliche Hilfe ihnen raten und helfen zu seligem und christlichen Regiment deutschen Landes, an Leib und Seele, mit aller Fülle und Überfluss, zu Lob und Ehren Gottes, dem Vater durch Jesum Christum, unseren Heiland. Amen.